Sie nun Mord und Co., drei Kriminalhörspiele von Dashiell Hammett aus dem Amerikanischen von Benjamin Schwarz. Ich liebe dich. Aber Herr Gott, doch mal, Dudley, ich hasse dich. Die kalte Bösartigkeit, mit der sie ihn nachäffte, brachte ein Zittern auf seine Lippen. Genau wie sie es vorausgesehen hatte. Und alles Blut wich aus seinem gequälten Gesicht. Diese vertrauten Anzeichen von Schmerz brachten sie ebenso in Wut, wie sie diesmal freuten. Ihre grauen Augen fixierten ihn. Sie hatte ein hübsches, egoistisches Gesicht. Was bist du eigentlich? Du bist kein Mann. Bist du ein Kind? Ein Insekt? Oder was? Du weißt, dass ich dich nicht nötig habe. Du wirst nie auch nur irgendetwas sein. Das habe ich dir schon tausendmal gesagt, oder? Und trotzdem willst du mir meine Freiheit nicht geben. Ich wünschte, ich hätte dich nie gesehen, hätte dich nie geheiratet. Du wärst tot. Dudley Moray zuckte unter dem Schlag jedes der verächtlichen Worte zusammen, sagte jedoch nichts. Er war von Natur aus viel zu sensibel, um sich auch nur eine der Antworten zu gestatten, die er ihr hätte geben können. Wie immer stachelten sein Schweigen und seine Hilflosigkeit sie zu noch größeren Quälereien an. Künstler, ein Genie, berühmt und reich und Gott weiß, was nicht alles wolltest du werden. Und ich bin darauf reingefallen, hab dich geheiratet. Ein saft- und kraftlosen Einfallspinsel, der es nie zu was bringen wird. Künstler. Künstler, der Bilder malt, die niemand sehen will und erst recht nicht kaufen. Bilder, die angeblich empfindsam sind. Empfindsam. Schwächliche, seichte Farbklecksereien. Wie der Dummkopf, der sie malt. Ein dämlicher Trottel, der Farben auf Leinwand schmiert. Zu fein als Gebrauchskunst. Zu edel, um irgendwas zu sein. 12 Jahre hast du damit zugebracht, malen zu lernen. Und bringst kein Bild zustande, das sich irgendjemand auch nur zweimal ansehen möchte. Groß, groß. Du bist jetzt groß. Ein riesengroßer Narr bist du. Sie hielt inne, um sich der Wirkung ihrer Tirade zu versichern. Sie war ihrer Zungenfertigkeit wahrlich angemessen. Dudley Moray zitterten die Knie. Sein Kopf war gesenkt, sein verzweifelter Blick war auf den Boden gerichtet und Tränen liefen ihm die bleichen Wangen herab. Hinaus! Verlass mein Zimmer! Ich dich umbringe! Er drehte sich um und wankte durch die Tür. Fünfzehn Minuten wütete sie, marschierte auf und ab. Dann griff sie Hut und Mantel und verließ das Zimmer, das zu klein schien, um ihre Wut zu fassen. An der Eingangstür blieb sie plötzlich stehen. Ihr wurde bewusst, dass sie, als sie an der Tür zur Bibliothek vorbeigekommen war, gesehen hatte, dass eine Schreibtischschublade offen stand, und zwar die, in der gewöhnlich Dudleys Revolver lag. Sie ging zurück. Wird er sich umbringen? Dieser Dummkopf. Ah. Dudley stand mitten in seinem Atelier unter dem Deckenfenster, mit dem Rücken zu ihr. Der rechte Arm war in einer linkischen Haltung erhoben, der Ellbogen auf einer Höhe mit der Schulter und der Unterarm war steif zum Kopf gerichtet. Dudley! Ein Loch klaffte in seiner Schläfe, von einer dunklen, versenkten Zone umgeben. Angeekelt wandte sie sich ab. Vor sich auf dem Tisch sah sie einen Umschlag liegen, der in Dudleys winziger Handschrift an sie adressiert war. Liebe Eloise, du hast wohl recht damit, dass ich ein Versager bin. Du hast wohl recht damit. Ich kann nicht ohne dich sein, solange ich lebe. Ich kann nicht ohne dich sein. Und tue ich für dich das Beste, was mir möglich ist. Für dich das Beste. Zwischen deinem Verlust. Deinem Verlust. Und der Aussichtslosigkeit, in meinen Bildern jemals zu finden, was ich suche. Jemals. Fällt mir ohnehin nichts ein, wofür zu leben. Fällt mir ohnehin nichts ein. Halte mich nicht für verbittert. Verbittert? Und denke nicht, dass ich dir an irgendetwas die Schuld gebe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Dudley. Eloise trat an den altmodischen offenen Kamin, in dem ein kleines Feuer brannte, und warf den Brief hinein. Als wenn ich für deinen Tod verantwortlich wäre. Dann fiel ihr der Umschlag ein und sie warf auch ihn in die Flamme. Es war Harker, ein Illustrator und Freund ihres Mannes, der sein Atelier ein Stück tiefer hatte. Er trat auf sie zu. Dudley, er hat dich. Kommen Sie mit runter zu mir. Da können Sie sich hinlegen. Harker legte sie auf eine Couch. Er setzte sie schweigend in einen Sessel auf der anderen Seite des Raumes, saugte an einer Kalebassenpfeife und starrte auf den Boden. Ja? Sergeant Murray. Ich bin Mike Harker. Und Sie sind die Frau des Toten? Ja. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Und Ihnen auch, Mister. Harker. Bitte. Der Detektiv stellte ihr in seinem gleichgültigen, doch nicht unfreundlichen Ton die Fragen. Sie antwortete alles in allem wahrheitsgemäß. Murray äußerte sich nicht weiter dazu. Und Sie, Mr. Harker? Was haben Sie uns zu sagen? Ich habe den Schuss gehört, war aber zu sehr in meiner Arbeit vertieft. Und dann dachte ich, das war doch in der Nähe von Morris' Atelier. Und dann bin ich rauf. Kannten Sie Morris? Können Sie sich vorstellen, warum er sich erschossen haben sollte? Ihm ging es wohl nicht so gut. In letzter Zeit hat er sehr bekümmert auf mich gewirkt. Aber er hat nicht über sich oder seine Angelegenheiten gesprochen. Eloise Murray musste mit Sergeant Murray ins Präsidium, um ein Protokoll zu unterschreiben. Sie musste lange in einem Zimmer warten. Eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Murray war in Begleitung von zwei weiteren Beamten. Er setzte sich auf seinen Schreibtisch. Mrs. Murray, haben Sie uns irgendetwas zu sagen? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Na schön. Eloise Morris, Sie sind verhaftet wegen Mordes an Ihrem Mann und alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Mord? Genau. Etwas von Ihrer Sicherheit kam wieder. Aber das ist doch lächerlich. Tatsächlich? Hören Sie zu. Das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Mann war seit einiger Zeit nicht gut. So. Und woher wissen Sie das? Heute Morgen hatten Sie Krach. Sie sagten, Sie wünschten, er wäre tot. Und Sie haben ihn bedroht. Ihr Dienstmädchen hat Sie gehört. Ach, daher also. Nachdem Ihr Mann das Haus verlassen hatte, sah das Mädchen Sie völlig aufgewühlt hinauseilen. Und sie sah Sie an die Schublade gehen, in der immer die Pistole lag. Revolver. Und sie schaute hinein, nachdem Sie weg waren. Und da war keine Pistole mehr. Revolver. Zwei Leute haben Sie ziemlich wütend zum Atelier Ihres Mannes hinaufgehen sehen. Und Sie hörten eine Frauenstimme. Eine zornige Stimme. Kurz vor dem Schuss. Und Sie geben ja selbst zu, dass Sie im Raum waren, als Ihr Mann starb. Was sagen Sie jetzt? Immer noch lächerlich? Sie hatte das Gefühl, ein schweres Netz lege sich über sie. Aber man bringt sie doch nicht gleich jedes Mal um, wenn man einen Familienkrach hat. Selbst wenn alles stimmt, was Sie sagen. Mord braucht doch wohl einen stärkeren Beweggrund als sowas. Habe ich nicht recht? Ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich bemerkt habe, dass der Revolver weg war und wie ich dann versucht habe, noch rechtzeitig zu ihm ins Atelier zu kommen. Nicht wahr? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Ja, ja, das haben Sie erzählt. Und ich sage Ihnen jetzt, dass es genügend Beweggründe für einen Mord gab, Mrs. Eloise Murray. Ich habe in Ihrem Zimmer einen Stapel glühender Liebesbriefe gefunden, die mit Joe unterschrieben sind. Und einer davon trägt das Datum von gestern. Und ich weiß, dass Ihr Mann gegen eine Scheidung war. Und ich weiß auch, dass er eine ganz hübsche Lebensversicherung und Einkünfte von 3.000 oder 4.000 pro Jahr hatte, die Sie erben sollten. Ich habe also genügend Motive beisammen. Eloise bemühte sich, keine Miene zu verziehen. Alles hing offenbar davon ab. Aber das bedrohliche Netz schien ja immer enger zu werden. Und nun war es schon nicht mehr so sehr ein Netz, als vielmehr eine große, schwere Decke. Sie schloss für einen Moment die Augen. Aber auch so war dem allen nicht zu entkommen. Wut kochte in ihr auf. Sie erhob sich. Und ihre Augen starrten zornig in die Gesichter vor ihr. Ihr Dummköpfe, ihr wisst ja gar nicht. Sie erinnerte sich an den Brief, den Dudley hinterlassen hatte. Den Brief, der unmissverständlich die Wahrheit verkündet hätte. Den Brief, der sie im Handumdrehen entlastet hätte. Den Brief, den sie im Kamin verbrannt hatte. Ja. Oh Gott! Sie schwankte. Tränen der Verzweiflung stiegen ihr in die harten, grauen Augen. Detective Sergeant Murray erhob sich und fing sie auf, als sie fiel. Die Continental Detective Agency ist die größte Agentur an der Westküste. Der Alte, ich meine der Chef, hatte die Angewohnheit, jeden Fall persönlich an einen seiner Mitarbeiter zu übergeben. Ja? Er rief mich zu sich und grummelte etwas Unverständliches. Das war jetzt mein Fall. Martin Chappell. Douglas Ford. Guten Tag. Chappell war um die 45, von kräftigem Körperbau und dunkler Haarfarbe, aber zitterig und vor Kummer, Sorge oder Angst völlig am Ende. Hier, sehen Sie. Diesen Brief habe ich heute in der Post gefunden. Der Brief war mit Tinte und in plumpen, durchweg großen Druckbuchstaben geschrieben. Herrn Martin Chappell. Geehrter Herr, Wenn Sie Ihre Frau jemals lebend wiedersehen wollen, tun Sie, was Ihnen gesagt wird. Nämlich, Sie begeben sich heute genau um Mitternacht auf den Parkplatz George Larkin Street und legen 5.000 in 100-Dollar-Scheinen unter den Ziegelhaufen hinter der Reklametafel. Sollten Sie das nicht tun oder zur Polizei gehen oder irgendwelche Tricks versuchen, erhalten Sie morgen einen Brief, in dem Sie mitgeteilt bekommen, wo Sie die Leiche Ihrer Frau finden. Wir meinen es ernst. Mord und Co. Wo war Ihre Frau gestern? Sie wollte ins Kino. Nachmittagsvorstellung. Davon ist sie nicht zurückgekehrt. War sie allein? Ich weiß es nicht. Mit wem unternahm sie was, normalerweise? Ach, ich kann Ihnen Namen und Adressen aller Ihrer Freundinnen geben. Ich fürchte, das hilft Ihnen nicht weiter. Als sie gestern Abend spät noch nicht zu Hause war, habe ich alle angerufen, die mir einfielen. Was sind Sie von Beruf, Mr. Chample? Ich führe eine Industrieagentur. Wie steht's mit entlassenen Angestellten? Nein, nichts. Hören Sie, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, die Sie wahrscheinlich für gefühllos halten werden, aber sie sind notwendig. Ich hatte nie Grund zu der Annahme, dass sie irgendwo hinging, wovon sie mir nichts erzählte oder irgendwelche Freunde hatte, die sie mir verheimlichte. Das ist es doch, was Sie wissen wollten, nicht? Er lächelte zuvorkommend wie der Chef einer Industrieagentur. Was raten Sie? Zahlen natürlich. Zunächst. Wir müssen natürlich die Polizei benachrichtigen. Nein, nicht die Polizei. Würde die nicht... Wir müssen sie unterrichten, falls was schief geht und damit sie einsatzbereit ist, sobald Mrs. Chapel wieder wohlbehalten zu Hause ist. Bis dahin können wir sie dazu bewegen, sich aus der Sache rauszuhalten. Naja, vielleicht haben Sie recht. Fielding und ein Unterstaatsanwalt namens McPhee kreuzten auf. Zuerst waren sie beide dafür, den Ziegelsteinhaufen an der Ecke George und Larkin Street zur mitternächtlichen Zielscheibe der halben Polizeitruppe zu machen. Aber schließlich überredeten wir sie, Vernunft anzunehmen. Aller Erfahrung nach brachte es mehr Erfolg und weniger Schmerzen, wenn man zahlte, was verlangt wurde, und erst danach auf die Jagd ging. Als wenn man versuchte, die Entführer zu schnappen, noch ehe die Entführten wieder auf freiem Fuß waren. Um 23:30 verließ Chapel in dieser Nacht sein Haus. Allein und mit 5.000 Dollar in der Tasche, die in einen Bogen Packpapier eingeschlagen waren. Um 00:20 war er zurück. Sein Gesicht schimmerte gelblich und schweißnass und er zitterte. Ich hab's hingelegt. Danke. Ich goss ihm ein Glas von seinem Whisky ein und reichte es ihm. Er lief die ganze Nacht unruhig hin und her. Ich döste auf einem Sofa. Detective Callahan schlief in einem anderen Raum. Morgens um 9 wurde Callahan ans Telefon gerufen. Mit finsterem Gesicht kam er zurück. Bis jetzt hat sich noch niemand die Moneten geholt. Sie haben die Stelle observieren lassen? Ja, klar. Nur völlig unverfänglich. Wir haben zwei Leute mit Feldstechern in einer Wohnung am Ende des Häuserblocks postiert. Das konnte niemand spitz kriegen. Was? Chapel rannte hinaus und kam gleich darauf zurück. Ein Eilbotenbrief in der Hand, den er übernervös aufriss. Darin befand sich ein zweites, in plumpen Druckbuchstaben bedrucktes Blatt. Herrn Martin Chapel, geehrter Herr, wir haben das Geld richtig erhalten. Was? Brauchen aber heute Abend noch mal die gleiche Summe, zur gleichen Zeit und alles andere genauso. Diesmal werden wir Ihnen Ihre Frau ganz bestimmt lebend heimschicken, wenn Sie tun, was Ihnen gesagt wird. Wenn Sie es nicht tun oder zur Polizei gehen, wissen Sie, was Sie erwartet. Und Sie können Gift darauf nehmen, dass Sie es bekommen. Mord und Co. Zum Teufel, die beiden an ihrem Fenster müssen blind sein. Was wollen Sie jetzt tun, Mr. Chapel? Ich gebe denen jeden Cent, den ich besitze. wenn ich nur Louise heil zurückbekomme. Um 23:30 in dieser Nacht verließ Chappell ein zweites Mal sein Haus mit $5,000 in der Tasche. Das Geld, das ich gestern hingebracht habe, ist weg. Die Nacht verlief genau wie die vorherige. Keiner sagte es, aber alle warteten wir am nächsten Morgen auf einen weiteren Brief, in dem $5,000 gefordert wurden. Tatsächlich kam erneut ein Eilbotenbrief. Bitte, lesen Sie. Herrn Martin Chappell. Geehrter Herr, wir haben Ihnen geraten, die Polizei aus der Sache rauszuhalten, aber Sie haben sich nicht danach gerichtet. Bringen Sie Ihre Polizeibeamten zum Apartment 313 in der Park Street 895 und Sie werden die Leiche finden, die wir Ihnen versprochen haben. Mord und Co. So eine verfluchte Scheiße nochmal. Kellerin fluchte und stürzte zum Telefon. Ich legte meinen Arm um den schwankenden Chappell, aber er riss sich zitternd zusammen und fiel dann wütend über mich her. Sie haben sie umgebracht! Lassen Sie das! Gehen wir. Eine große, schlanke Frau mit lockigem roten Haar lag auf dem Wohnzimmerboden von Nummer 313. Sie war schon so lange tot, dass die Verfärbungen bereits fortgeschritten waren. Sie lag auf dem Rücken. Der hellbraune Flanellbademantel, den sie trug, anscheinend der eines Mannes, hatte sich geöffnet und zeigte rosafarbene Damenunterwäsche. Sie trug Strümpfe und einen Pantoffel. Der andere lag in ihrer Nähe. Gesicht und Hals und das, was von ihrem Körper sichtbar war mit blauen Flecken überzogen. Ihre Augen waren weit geöffnet und quollen hervor. Die Zunge hing ihr aus dem Mund. Sie war geschlagen und dann erwürgt worden. Der Mieter ist ein Mann namens Harrison M. Rockfield. Circa 35 Jahre alt, 1,80 groß, blond, schlank. Sehr sympathische Erscheinung, wie der Hausmeister sagt. Kennt er die Frau? Er sagt, er hat sie noch nie gesehen. Die Polizeiexperten fanden jede Menge Fingerabdrücke, von denen wir hofften, sie gehörten zu Rockfield. Die Nachbarn hatten nichts gehört. Die Polizei meint, dass sie gestern Nachmittag oder Abend getötet wurde. Und das Geld haben sie auch gefunden. Die 5.000? Kein Scheinchen fehlt. Die Männer, die am Fenster des nahegelegenen Apartments zur Beobachtung des unbebauten Grundstücks postiert gewesen waren, schworen Stein und Bein, dass niemand sich dem Backsteinhaufen habe nähern können, ohne von ihnen gesehen zu werden. Chappell rief mich in der Agentur an. Er war in schlechter Verfassung. Ich war dran. Er hat mich angerufen. Wer hat Sie angerufen, Mr. Chappell? Mord und Co. So hat er sich gemeldet. Das nächste Mal sei ich an der Reihe, sonst nichts. Hier spricht Mord und Co. Das nächste Mal sind Sie dran. Ich bin sofort bei Ihnen. Warten Sie auf mich. Chappell war in noch schlechterer Verfassung, als ich bei ihm eintraf. Er zitterte wie unter Fieberschauern. Und sein Blick war geradezu schwachsinnig vor Angst. Es ist nicht nur, weil ich Angst habe. Ich bin... Nein, eigentlich habe ich überhaupt keine Angst. Sondern das mit Louise. Es ist der Schock und alles. Ich halte das nicht länger aus. Ich weiß. Und Sie haben ein paar Tage nicht geschlafen. Wie heißt Ihr Arzt? Ich werde ihn anrufen. Bitte. Er protestierte schwach, gab mir den Namen dann schließlich doch. Das Telefon klingelte, als ich darauf zuging. Der Anruf war für mich. Ford? Callahan, wir haben die Fingerabdrücke identifiziert. Sie gehören Dick Morley. Kennst du ihn? Morley? Ja. Ein Spieler und Revolverheld und ganz allgemein ein Gauner mit einem Strafregister, das so lang ist wie sein Arm. Ja, es wird einen harten Kampf geben, wenn wir ihn finden. Und er wird lachen, obwohl er ein brutaler Typ ist. Ich erzählte Chappell, was ich gehört hatte. Wut drängte sich ihm ins Gesicht. Und er entdeckte seine Stimme wieder, als er den Namen des Mannes hörte, der beschuldigt wurde, seine Frau getötet zu haben. Dieses Schwein. Wenn ich den erwische, dieses miese Schwein! Ich weiß, wo Moller zu finden ist. Wo? Wollen Sie mitkommen? Soll das eine Frage sein? Müdigkeit und Enttäuschung schienen von ihm abgefallen zu sein. Und er war schon mit uns auf dem Weg zum Wagen, als er es sich plötzlich anders überlegte. Ich kann nicht. Ich muss mich hinlegen. Bitte helfen Sie mir, mein Arzt. Ich legte ihn auf ein Sofa, brachte ihm Wasser und rief bei seinem Arzt an. Der war nicht da. Kümmern Sie sich lieber um Morley. Ich ging aus dem Haus, hielt ein Taxi an und setzte mich hinein. Ich wartete, was passieren würde. 20 Minuten später stieg ein Mann die Stufen zu Chappells Haustür hinauf und klingelte. Es war Dick Morley, alias Harrison M. Rockfield. Das überraschte mich. Ich hatte erwartet, dass Chappell herauskommen würde. Nicht aber, dass jemand zu ihm hineinginge. Morley verschwand im Haus und die Tür war zu, als ich hinkam. Ich schlug mit meiner Kanone das Glas aus der Tür, steckte die linke Hand hinein und tastete nach dem Schnappriegel. Die schwere Pistole donnerte nochmal und eine Kugel fetzte mir ein paar Glassplitter in die Wange. Aber ich fand den Türriegel. Mit dem Fuß stieß ich die Tür auf und feuerte auf gut Glück geradeaus. Dann bewegte sich in der dunklen Eingangsdiele etwas und ohne abzuwarten, was es wohl sei, feuerte ich noch einmal. Und als dann etwas zu Boden fiel, schoss ich in Richtung des Geräusches. Hören Sie auf! Es ist genug, ich habe meine Pistole fallen lassen! Dick Morley saß am Ende der Diele auf dem Fußboden und hielt sich das Bein. Habe ich Sie außer am Bein noch wo getroffen? Nein. Ich wäre völlig okay, wenn ich die Pistole nicht hätte fallen lassen, als ich wegen dem Bein den Halt verlor. Sie haben eine Menge Wenns parat. Und ich schenke Ihnen noch eins. Sie haben sich wegen nichts außer diesem Schussloch Sorgen zu machen, wenn Sie Chappell nicht umgelegt haben. Wenn er nicht tot ist, muss ihm wohl ziemlich mulmig sein. Mit zwei 44er Kugeln im Kopf. Das war dumm von Ihnen. Das war das beste Ding, das ich je gedreht habe. Ja, und was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich nur auf seinen nächsten Schritt gewartet habe, um ihn festzunehmen? Sie machen Witze. Ja, aber Sie müssen hier reinplatzen und alles durcheinander bringen. Ich hoffe, man hängt Sie dafür. Scheiße. Was wollten Sie denn nur machen? Sich verstecken, nachdem Sie die Tote in Ihrer Wohnung gefunden hatten? Weil Sie wussten, dass ein Bursche mit Ihrem Strafregister da kein Glück haben würde? Und dann verlieren Sie ja noch den Kopf, als Sie in den Extrablättern sehen, was für ein Ding er Ihnen angehängt hat. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich den Kopf verloren habe. Ich habe so eine Idee, als hätte ich dieser Ratte ziemlich genau das gegeben, was sie verdient hat. Das ist ja eine tolle Idee. Wir waren drauf und dran, ihn zu fassen. Die ganze Sache machte von vornherein einen faulen Eindruck. Niemand hatte in der ersten Nacht das Geld geholt, aber am nächsten Tag war es nicht mehr da, wie er behauptete. Ja, wir hatten nur seine Versicherung, dass er es wirklich hingelegt und es in der folgenden Nacht nicht mehr vorgefunden hatte. Nachdem er mitgekriegt hatte, dass die Stelle bewacht wurde, deponierte er dann in der Nacht drauf das Geld tatsächlich und schrieb anschließend den Brief, in dem stand, Mord und Co. wüsste, dass er zur Polizei gegangen sei. Aber auch das hatte nicht in den Zeitungen gestanden. Und dann die Tatsache, dass die Frau getötet wurde, ehe überhaupt jemand wusste, dass sie entführt worden war. An die Sache Ihnen anzuhängen, verworren, wie sie war. Nein, da hätten Sie schon verrückt sein müssen. Oder? Sie hatten das Ding gedreht. Louise wäre es wert gewesen. Wie lange haben Sie mit ihr rumgeturtelt? Monate. Nur ich habe nicht geturtelt, mir war's ernst. Wieso konnte er sie dort allein erwischen? Er muss ihr nachgegangen sein, als sie angeblich ins Kino wollte. Vielleicht hat er vor dem Haus gewartet, bis er mich rauskommen sah. Ich war keine Stunde weg. Sie war bereits kalt, als ich zurückkam. Meinen Sie, er hat die Geschichte von Anfang an so geplant? Nein, der Meinung bin ich nicht. Ich nehme an, dass er seine Frau in einem wütenden Eifersuchtsanfall getötet und sich die Sache mit Mord und Co. erst später hat einfallen lassen. Er hat sie wohl auch geliebt. Ich hatte für die Continental Detective Agency zwar einen Auftrag erledigt, aber der Alte wusste nicht, an wen er die Rechnung schicken sollte. Schön, dass du gekommen bist. Komm, setz dich. Der geräumige Ledersessel, in dem der Senator saß, schien für ihn kaum auszureichen. Schultern und Arme ragten über die Seiten und schienen über sie hinwegfließen zu wollen. Er hat Zigarre und Whisky. Als er die Bibliothek durchschritt, um für seinen Gast Whisky und Zigarren zu holen, schienen Wände und Decke des riesigen Raumes jäh zu schrumpfen. Und der gebohnerte Fußboden drohte jeden Augenblick unter dem Schritt seiner schweren Füße zu knarren. Obwohl er viel zu vornehm war, um wirklich jemals zu knarren. Der verlassene Sessel klaffte weit und schien, als die große gepolsterte Höhle, die er im Grunde war, seine ganze Würde zu verlieren, sobald der Senator sich wieder hineinsinken ließ. Ein Whisky? Und die Zigarre? Keine Zigarre. Auffallend anders als der Senator wirkte der Mann, der steif und aufrecht auf der Kante eines der unbequemsten Stühle im Zimmer saß und mit Hilfe seines schwilligen Daumens grob geschnittenen schwarzen Tabak in eine gelb-graue Maiskolbenpfeife stopfte. Du nimmst deine Pfeife. Ja. Er sah aus wie 65. Seine Stirn war niedrig, schmal und fast von reptilhafter Plattheit. Seine Nase lang und spitz senkte sich unter matten, glanzlosen Augen abwärts. Sein Kinn ließ sich ehrlicherweise nur fliehend nennen. Krieg ich noch einen? Aber klar doch. Selbstverständlich. Der Senator kaute an einer Zigarre, den mürrischen Blick auf seine Füße gerichtet. Er galt in politischen Kreisen als zurückhaltender Mann, der sich knapp und bestimmt mit Worten sparsam ausdrückte. Aber die Unterhaltung, die er jetzt führte, widersprach diesem Ruf. Also. Ja. Willst du noch eine Zigarre? Noch eine? Also. Ja. Er redete unzusammenhängend, ließ seine Sätze halbfertig in der Luft hängen und setzte an die Stelle logischer Schlüsse Belanglosigkeiten oder überhaupt nichts. Es war klar, dass er nicht nach Inch geschickt hatte, um über die Getreideernte und die politische Lage in Sadlow County zu reden. Inch, du wirst dich gefragt haben. Nun also, Inch. Wegen alledem wollte ich dich natürlich nicht sprechen. Er beugte sich vor, und die Falte zwischen seinen Augenbrauen vertiefte sich. Ich bin in Schwierigkeiten. Gene Inch nickte leicht mit dem Kopf. Kann ich auf dich zählen? Du weißt ja, ich habe deinen Tom begnadigt, als ich Gouverneur war. Es war freilich nur zu wahr, dass der Anstoß zu diesem Gnadenakt politisches Kalkül gewesen war. Doch was machte das schon? Er hatte Tom Inch begnadigt. Gene Inch nahm die Pfeife aus dem Mund. Ja, ich weiß. Sie haben Tom begnadigt. Sie brauchen Herrn Inch nicht an seine Schulden zu erinnern. Du willst mir also helfen? Wen soll ich für Sie umlegen? Der Senator schluckte. umlegen. Inch entblößte seine fleckigen Zahnstümpfe. Ich hoffe, es ist nicht noch was Übleres. Der Senator beugte sich vor und legte Inch die Hand auf das knorrige Knie. Also Inch, ich werde erpresst. Wer ist es? Das geht schon seit Jahren so. Seit ich in Sudlow County bin, all die Jahre, die ich im Parlament saß, als ich Gouverneur war. Und solange ich nun Senator bin, habe ich gezahlt, jedes Jahr. Mehr und mehr gezahlt. Aber jetzt muss es ein Ende haben. Inch nickte dem Senator zu. Er verzog keine Miene. Ich habe mir viele Freunde gemacht. Seit ich hier in Washington bin. Und sie sprechen davon, mich als Präsidentschaftskandidaten aufzustellen. Aber ich kann nicht weitermachen, wenn ich diesen Erpresser nicht loswerde. Ich muss ihn loswerden. Oder mit mir ist es aus. Inch nickte wieder. Je prominenter ich werde, desto unverschämter wird er. Und wenn ich zum Präsidenten dieses Landes gewählt werden sollte, ich kann ja nicht einmal wagen, den Versuch dazu zu machen. Es sei denn, ich schaffe ihn mir vom Hals. Auch als der Senator von seinen Hoffnungen aufs Präsidentenamt erzählte, blieben Inchs Augen ohne jedes Feuer, wie immer. Wo finde ich diesen Kerl? Warte, Gene. Wir müssen vorsichtig sein. Es darf keinen Klatsch geben, oder meine Lage wird noch schlechter, als sie schon ist. Ich möchte, dass du die Sache erledigst, damit er mich nicht mehr stört. Aber ich möchte nicht, dass etwas unternommen wird, was mir noch ärgere Schwierigkeiten verschafft. Verstehst du mich? Inch ließ durch die Art, wie er die Lippen hochzog, eine Spur Verachtung für diese Pingeligkeiten erkennen. Na schön. Ich schätze, da erzählen Sie mir besser mehr über die Geschichte. Die Augen des Senators verengten sich. Er sprach mehr zu sich selbst als zu seinem Gast. Ich habe damals Tom deinen Jungen begnadigt, als er wegen Mordes an Dick Haney lebenslänglich bekommen hatte. In Ordnung. Vielleicht habe ich es auch deshalb gemacht, weil ich selber mal in eine dumme Sache geraten bin. Ich bin vor fast 20 Jahren nach Sudlow County gekommen. Weißt du noch? Ja. Und ich kam her, nachdem ich in Oakland eines Nachts in eine Schlägerei geraten war. Und einen Mann getötet hatte. Ja, und dann ungefähr 2 Jahre, nachdem ich mich in Sudlow County niedergelassen hatte, erkannte mich ein Mann wieder. Frank Faley hieß der damals, aber jetzt nennt er sich Henry Bush. Ich habe ihm seitdem jeden Cent gezahlt. Jeden, den ich zusammenkratzen konnte. Inch strich sich nachdenklich über seine lange Nase. Irgendeine Möglichkeit, dagegen anzugehen, ich meine, kann er was beweisen? Die Fingerabdrücke. Die sind immer noch bei den Akten. Meinen Sie, es hat noch jemand außer Bush Wind von der Sache gekriegt? Ich bin ziemlich sicher, dass er es niemandem erzählt hat. Sonst hätte ich auch von denen gehört. Wo wohnt dieser Bush? Und wie sieht er aus? Warte, Jean. Du kannst nicht einfach hingehen und ihn erschießen. Er ist hier in Washington sehr bekannt. Und man weiß, dass er ein Freund von mir ist. Er hat laut genug mit unserer Freundschaft herumgeprahlt. Egal, wie vorsichtig du bist. Wenn du ihn umbringst, würde irgendetwas durch sich kommen. Und ich wäre dann schlimmer dran als jetzt. Und außerdem kann ich Morde nicht ausstehen. Inn schrieb sich erneut die Nase und heftete seine glanzlosen Augen auf den schmutzigen Kopf seiner Pfeife. Welches ist die nächste Stadt von hier? Bis Baltimore sind es nur 40 Meilen. Meinen Sie, dass man diesen Busch in Baltimore kennt? Das glaube ich nicht. Inch klopfte die Pfeife aus, steckte den Tabak in die Tasche und hob seinen Hut auf. Wir sehen uns morgen. Am folgenden Nachmittag war Gene Inch tatsächlich wieder da. Er blieb nur ein paar Minuten und sprach mit dem Senator in der Eingangshalle. Sie sagen diesem Bush, Sie möchten, dass er Sie morgen in Baltimore aufsucht, dass Sie ihn zwischen 10 und 11 Uhr abends im Zimmer 411 im Strand Hotel erwarten, ja, dass er direkt auf ins Zimmer kommen und nicht an der Rezeption nach Ihnen fragen soll, weil Sie nicht unter Ihrem richtigen Namen eingetragen sein werden. Meinen Sie, wird er schlucken? Ich denke schon, aber er wird misstrauisch sein, wenn er kommt und mit Scherereien rechnen. Ach Gott, mal, was zu tun, Jane? Lassen Sie mich nur machen. Ich bringe die Sache in Ordnung. Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Es ist mir gleich, was er denkt oder wie misstrauisch er ist. Schaffen Sie mir dorthin und ich befreie Sie von Ihren Schwierigkeiten. Also dann, Senator. Die muskulöse Hand des Senators zitterte, als er seinem Besucher die Tür öffnete. Die hagere Hand, mit der Inch sich den schwarzen Hut auf den Kopf stülpte, war so wenig aus der Ruhe zu bringen wie einer der großen Findlinge, für die Sudlow County berühmt war. Im Hotel in Baltimore lag Gene Inch halb auf dem Bett in Zimmer 411, das Gesicht auf die Tür gerichtet. Er trug ein Unterhemd und lange Unterhosen aus grobem, dickem Zeug, das sich in schlecht sitzenden Falten hier und da in seiner eckigen Figur bauschte. Zwischen den Zähnen klemmte der Stiel einer kalten Pfeife. Ein ramponierter und abgeschabter, großkalibriger Revolver lag in seiner Hand. Seine nackten Füße standen geduldig und entspannt auf dem mit Teppich ausgelegten Boden. Inch setzte sich auf einen Stuhl in der Nähe der Tür. 20 Minuten vergingen. Dann bewegte sich die Klinke an der unverschlossenen Tür. Die Tür ging auf und eine untersetzte Gestalt stand in der Öffnung. Eine schwarze Automatikpistole hoch gegen die Brust der Gestalt gezogen, zeigte ins Zimmer. Die Mündung von Inchs Revolver glitt vor und stupste den untersetzten Mann in die Seite. Dessen Muskeln zuckten zusammen, aber seine Füße bewegten sich nicht. Langsam öffnete sich seine rechte Hand und die Automatik plumpste dumpf auf den Boden. Komm rein und mach die Tür hinter dir zu. Du bist Busch, nehme ich an. Ja, und falls du meinst... Halt den Mund hinter mir zu! Busch fügte sich der Drohung dieses merkwürdigen, in so lächerlichen Kleidern steckenden kleinen Kerls, der da im Dämmerlicht über den Lauf der gewaltigen Pistole hinweg böse zu ihm hinüberblinzelte. Zieh dein Jackett aus. Wirf es aufs Fußende vom Bett. Busch zögerte. Vielleicht war es möglich, dem Alten das Jackett über den Kopf zu werfen und sich auf ihn zu stürzen. Aber da sich seine Augen mittlerweile an das schwache Licht gewöhnt hatten, sah er, dass der schrumpelige Finger den Abzug gegen den Griff gepresst hielt. Der gespannte Hahn wurde lediglich durch den Druck des Daumens zurückgehalten. Löste sich der Druck, würde der Hammer fallen. Gehorsam warf Busch das Jackett aufs Bett. Mit der linken durchsuchte Inch die Taschen und förderte alles, was in ihnen war, ins Licht. Dann warf er das Jackett auf den Fußboden. Räum deine anderen Taschen aus. Busch entleerte die Taschen seiner Hose und seiner Weste. Ein Messer, einige Schlüssel, ein paar Münzen, eine Rolle Papiergeld, eine Uhr, ein Taschentuch. Dein Anzug ist maßgeschneidert, hä? Dann sollten eigentlich genau wie im Jackett Etiketten in der Hose und der Weste sein. Nimm das Messer und trenn sie alle raus. Gib mir deinen Hut. Während der verdutzte Busch alle Kennzeichen aus seinen Kleidern entfernte, inspizierte Inch den Hut. Er trug keine Initialien. Zieh dein Jackett an und setz dir deinen Hut auf. Leg dir die Sachen wieder in die Taschen. Bis auf die Geldscheine und deine Uhr. Die Etiketten kannst du auf dem Boden liegen lassen. Und jetzt stelle ich an die Wand neben die Tür. Inch hob die Rolle Papiergeld auf und steckte sie in die Tasche seiner Hose, die über der Rückenlehne eines Stuhls hing. Die Uhr, die Kleideretiketten und die Dinge, die er aus Buschs Jackett genommen hatte, wickelte er in ein Taschentuch und steckte sie in seinen Koffer. Sag mal... Halt den Mund! Dann sah sich der alte Mann sorgsam im Zimmer um und gluckste voll mürrischer Befriedigung in sich hinein. Er bewegte sich rückwärts zum Bett, schlug mit der freien Hand die Decke zurück und stieg hinein, während der Revolver drohend auf den anderen gerichtet blieb. Er zerrte, halb sitzend, halb gegen die Kissen gelehnt, die weißen Betttücher über seine Brust nach oben. Dann zog er den Revolver langsam zurück an seinen Körper. Die Mündung glitt unter den Rand der Decken und verschwand. Was soll das? Dann gehst du schlafen? Buschs Mundwinkel hingen schlaff herab. Verwirrung stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Als die Pistole unter der Decke verschwand, zogen sich seine Beinmuskeln zur ersten Bewegung eines Sprunges zusammen. Doch ehe er seine Knie noch zur zweiten Bewegung beugen konnte, erbebte das Zimmer von einer heftigen Explosion. Ein glimmendes Loch erschien auf der weißen Oberfläche des Überschlaglakens und wurde rasch größer. Busch stürzte zu Boden und Blut sickerte aus einem Loch auf der linken Seite seiner Brust. Im Zimmer stank es nach einer Mischung aus Schießpulver und brennendem Stoff. Inch nahm aus der Kommode eine Taschenlampe und ließ sie neben dem Toten fallen. Er zog ihm eine schwarze Maske über den Kopf und kickte die Automatikpistole, die neben der Tür lag, hinüber zu einer der leblosen Hände. 15 Minuten später untersuchten der Hoteldetektiv und ein Polizist die sterblichen Überreste Henry Buschs und hörten sich Gene Inchs Geschichte an. Ja, erzählen Sie mal, Mr. Inch, wie ist denn das passiert? Ja, ich bin früh schlafen gegangen. Und dann bin ich aber wieder aufgewacht und habe gesehen, wie sich ein Mann über den Stuhl beugte, auf dem meine Kleider hingen. Dann habe ich vorsichtig meinen Revolver unter dem Kissen hervorgezogen. Der Einbrecher hat das gesehen und dann habe ich schießen müssen. Den haben Sie aber sauber erwischt. Wo Sie doch durch die Bettdecke schießen mussten. Musik Der Senator kam an die Tür seines privaten Arbeitszimmers, um Inch zu empfangen und ihn hineinzuführen. Sein Gesicht war bleich und er schien Schwierigkeiten mit der Atmung zu haben. Sein Blick, der Inchs begegnete, zeigte eine seltsame Mischung aus Hoffnung und Furcht. Erledigt, Senator. Alles in Ordnung. Und er? Hier. In der Zeitung steht, ein nicht identifizierter Einbrecher wurde erschossen, als er versuchte, in einem Hotel in Baltimore einen Farmer zu berauben. Komm her. Jean, bist du sicher, dass es nicht noch eine Panne geben kann? Gibt nichts, was noch passieren kann. Der Senator erhob sich und streckte seinem Retter beide Hände entgegen. Ich kann dir niemals vergelten, was du für mich getan hast. Jean. Aber ganz gleich. Jean Inch ging zur Tür. Eine Hand an der Klinke wandte er sich um und grinste den Senator an. Ich hoffe, Sie werden Präsident. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Wirklich. Am 1. jeden Monats erwarte ich einen Scheck. Lange stand der Senator da und starrte dem kleinen Mann stumm in die matten, leblosen Augen. Dann begriff er allmählich. Die Knie gaben unter ihm nach und er sackte in seinen Sessel. Aber Jim. Aber zum Teufel. Am 1. jeden Monats. Das waren unter dem Titel Mord und Co. drei Kriminalhörspiele nach Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Benjamin Schwarz. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Die Sprecher waren Wolfgang Forrester, Dagmar Kasse, Hans-Peter Bögel, Heinrich Gieskes, Charles Wirz, Walter Renneisen, Michael Holz, Markus Hoffmann, Karl-Michael Vogler, Horst Sachtleben sowie Hartmut Kirste und Bernhard Bayer. Ton und Technik Karl-Heinz Stoll und Waltraud Gruber. Assistenz Iris Vogt. Regie Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1994.